Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt die schlimmste Zeit meines Lebens. Wenn ihr mir von eurer schlimmsten Zeit eures Lebens erzählen wollt, die vielleicht schon lange zurückliegt oder die vielleicht auch gerade zur Zeit anhält oder aktuell ist, dann könnt ihr mich anrufen, wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer, das ist André, oder André, 22, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo André. Also, ich fange mal von Anfang an. Mhm. Ich hatte Ende 97 habe ich meine Lehre beendet. Mhm. Als was? Als Großbauer. Ja. Bin dann von Sachsen nach Mecklenburg gezogen zu meiner Freundin. Ja. War dann anfangs noch arbeitslos und sollte dann ab 1. Mai zur Bundeswehr. So eine Woche vorher hatte ich dann früh meine Freundin zur Arbeit gebracht. Ja, und dann hatte ich Langeweile und dachte, ich werde ich mal ihn trinken, ein bisschen Schnaps. Dann bin ich mit dem Auto noch in die Kaufhalle gefahren, hab noch ein paar Bier geholt. Mhm. Bin dann im Wald, hab die paar Bier noch getrunken. Alles ziemlich schnell, innerhalb von 1-2 Zigarettenlängen. Mhm. Im Wald, im Auto? Ja. Mhm. So hingestellt, gemütlich im Sommer, Radio gehört. Und, mhm. Und dann dachte ich, ach, weil ich ja nur arbeitslos war, Kinder war zu Hause, ich hatte Langeweile. Und dann dachte ich mir, ach, fährst mal tanken. Mhm. Auto war leer, bin da tanken gefahren. Hinzu, Erinnerung ist schwach, ich weiß nur, dass es gewesen ist so. Konnte ich da tanken und rückzu, hat dann durch das schnelle Trinken der Alkohol, der Zustand hat eingesetzt. Ja. Und dann wollte ich dann überholen. Mhm. Hab's dann geschafft, im Gegenverkehr reinzuziehen vorher. Aber der Hintern des Autos ist dann ins Schlittern gekommen und dann bin ich rauf auf dem Acker und Schwerer Verkehrsunfall. Ja. Du warst besoffen? Ziemlich besoffen. Ja. Wie viel Promille hattest du? So vom Promille war es gar nicht. Ich glaube 1,2 oder so. Mhm. Mhm. Aber dadurch, dass ich viel getrunken habe und ich war nicht der Trinker, ja, kam die Wirkung so überraschend, dass ich mich auch gar nicht dran erinnern kann. So. Wie schwer war denn dann dieser Autounfall für dich? Warst du alleine betroffen? So habe ich es gerade verstanden. Oder waren andere Menschen auch noch? Na, Gott sei Dank bin ich alleine gefahren und ist auch kein anderer Verkehrsteilnehmer zu Schulden verletzt worden. Wie stark warst du denn verletzt? Ich habe mir den 5. Halswirbel gebrochen. Mhm. Also der ist weg, zertrümmert. Mhm. Ja, und dann kam ich dann gleich ins Krankenhaus, erstmal auf Intensiv. Mhm. Dadurch, dass ich unter Alkohol stand, konnte ich nicht gleich operiert werden. Und dadurch, man soll ja, wenn Schäden an der Wirbelsäule sind, soll man ja so schnell wie möglich operieren. Mhm. Dadurch hätte ich vielleicht noch mehr erreichen können, aber ich wurde dann nur einen Tag später operiert. Mhm. Bist dann operiert worden? Der fünfte Halswirbel war zertrümmert, sagst du. Ja. Was bedeutet das? Wie geht es dir heute? Ja, als ich dann wach wurde, erstmal waren meine Hände gelähmt. Mhm. Ich konnte gar nichts mehr. Ich habe zum Beispiel einen Fernseher kurzzeitig aufs Zimmer gehabt. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um irgendwie einen Sender einzuschalten mit der Fernbedienung. Mhm. Oder so. Konntest du denn die Beine bewegen? War gar nicht. Ich hatte zwar Hoffnung gehabt, dadurch, dass ich Tastgefühl hatte, dadurch hatte ich Hoffnung gehabt, dass da noch was passiert, aber... Also du, nach der Operation bist du aufgewacht mit dem Gefühl, alles ist taub und du kannst gar nichts machen. Du kannst nichts bewegen. Keine Hände, keine Beine. Wenn jeder, der schon mal eine Narkose hat, der kann sich das ungefähr vorstellen. Dass die dann da liegen und es passiert nichts. Mhm. So, wie hat sich das denn nun bis heute entwickelt? Kannst du dich wieder bewegen? Manche Muskeln kann ich noch beanspruchen, aber das bringt mir nichts, um zu laufen oder so. Das heißt, du sitzt seitdem im Rollstuhl? Ja. Mhm. Kannst du deine Hände kannst du bewegen heute? Nee, da gibt's so eine Funktion, die Hände werden im Krankenhaus als zur Faust gebunden. Dadurch werden die Sehnen so verkürzt, Dass, wenn man die Hand fallen lässt, dann geht die Hand auf. Und wenn man das Handgelenk nach oben zieht, geht die Hand zu. Und das ist, und mit dieser Funktionshand kann man dann das Nötigste, kann man dann das greifen. Verstehe. Also André hat sich seit diesem Unfall, 1997 war das, sagst du? 98. Dein Leben radikal verändert und die schlimmste Zeit des Lebens, hält die eigentlich noch an? Ist das im Moment deine schlimmste Zeit, die du bisher erlebt hast? Ja, das Schlimmste für mich war im Krankenhaus. Warum? Weil viele, wie ich auch früher, dachten, man sitzt im Rollstuhl und man kann nicht laufen, das ist alles. Aber dass man dann seine ganzen Körperorgane nicht unter Kontrolle hat, dass man dann... Man wird ja, weil man ja selbst nicht den Hahn ablassen kann, kathetert. Wenn man das am Anfang kann man das ja mit den Händen nicht selber, dann ist natürlich die Schamgrenze gleich null. Klar, das musste also jemand immer machen für dich. Das ist einem, wenn man das nicht gewohnt ist, sehr unangenehm vermutlich. Und dann bekam man jeden Tag Windeln um. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Wie ist denn das heute? Hast du eine Beherrschung des Darms und der Blase oder läuft das alles so raus, wie es halt kommt? Also die Blase ist dicht, selber kathetern kann ich inzwischen Gott sei Dank auch. Und dann mit dem Darm, das ist immer, braucht mal Abführmittel. Und irgendwann verlieren die ihre Wirkung und dann muss man, und dadurch, dass es nicht allzu viele verschiedene Medikamente gibt. Spürst du das denn, wenn du ein Abführmittel genommen hast und du musst dann zur Toilette, spürst du das? Ich sitze dann gleich auf Toilette. Achso. Und dann Und wie ist das mit dem Kathetern? Das heißt, wenn du Wasser lassen willst, musst du dir selbst immer einen Katheter einfügen. Ja. Und das kannst du schon, soweit bist du trainiert, das kannst du mit den Händen. Ja, dazu habe ich dann so eine Klemme und damit führe ich mir den ein. Aber trotzdem sage ich nochmal, du warst vorher Gerüstbauer, hast du gesagt. Also wahrscheinlich ein kräftiger, starker Kerl. Ja. Und dann hat sich das Leben ja nun wirklich um 180 Grad gedreht. Du kannst eigentlich gar nichts mehr von all dem tun, was du früher getan hast. Das ist nur eine Weile zumindest zurück, dieser Unfall. Hast du dich denn so ein bisschen heute mit deinem Schicksal so zurechtgefunden oder grübelst du oft und denkst, mein Gott, warum gerade ich und wie schlimm hat es mich doch getroffen? Na, ich sag mal so, es ist so ein bisschen, wenn ich gut ausgeschlafen bin, da wache ich früh auf und dann denke ich, oh, ich bin ein glücklicher Mensch, ich brauche nicht arbeiten, ich sitze den ganzen Tag zu Hause und so, das ist einerseits. Und dann, wenn ich dann immer schlechter ausgeschlafen bin und miese Laune habe, dann kotzt mich das dann schon alles. Ist denn jetzt so die Perspektive, dass du dich damit abfinden musst, ein Leben im Rollstuhl zu verbringen? Ja, solange nichts erfunden wird von Professoren, ist das wird ja nichts mehr ändern. Du hast vorhin am Anfang deine Freundin oder eine Freundin erwähnt. Gibt es die noch? Das ging ziemlich gut dann. Kurz vor meiner Entlassung habe ich dann schon gemerkt, dass es Krise ist. Und als ich dann entlassen wurde, dann extra zu ihr gezogen bin. Ich habe dann extra eine Wohnung in der Nähe genommen. Dann kam sie an und sagte, dass sie sich mit ihren Gefühlen nicht mehr im Klaren ist und sie müsste erstmal überlegen und so. Und das heißt, sie hat dich dann auch verlassen? Ja. War das dann noch wieder ein neuer Schlag für dich, dass die Freundin dich verlassen hatte? Ja, das war eigentlich das Schlimmste. Und dadurch sitzt man eben zu Hause und ist ganz alleine. Ja. Hast du denn noch Verwandte oder Eltern, die dich besuchen? Ja, meine Eltern kommen alle einmal im Monat und ein paar Verwandte, zwei Cousins hier noch. Einmal im Monat kommen die Eltern. Ja, das reicht mir auch. Und du kannst du dich denn so alleine zurechtfinden im Haushalt? Also so mit Essen machen oder bringt man dir Essen? Oder sauber machen, was man alles im Haushalt so machen muss? Das kannst du doch gar nicht alles. Ich sag, Essen und so weiter, das kriege ich komischerweise alles hin. Das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht mit den Händen. Und ja, wer kauft dir denn ein? Ja, da hat man den Pflegedienst, der in die Kasse bezahlt. Der kommt dann immer abends und dann ist ja schlimmer bei dem Katheter, man hat ja mal dann den Ruin in den Beuteln drin. Das ist ja alles nicht gerade angenehm und das muss er dann alles entsorgen und der kauft dann ein und so Sachen. Und wer macht dir sauber? Das viel mit sauber machen ist nicht, ab und zu wird mal gestaubsaugt. Wer macht das? Auch der Pflegedienst. Auch der Pflegedienst. Wie groß ist deine Wohnung? 59 Quadratmeter. 59, Sitzt den ganzen Tag dann rum, ne? Guckst wahrscheinlich Fernsehen, liest Zeitung und... Kannst du denn alleine mit dem Rollstuhl auch raus? Ein bisschen, wenn der Frühling kommt, mal in die Sonne? Ja, das Erste, was man kann, ist raus und Geld ausgeben. Weil. Aber so viel Geld scheint ja auch nicht da zu sein, ne? Wenn du. Ja, ich krieg die normale Rente, Wohngeld und dann dieses von der privaten und Unfallversicherung. Sag mal, André, nochmal, wir waren gerade beim Stichwort Freundin und du hast die ganzen Folgeerscheinungen auch erzählt, die der Unfall hatte. Wie sieht das denn aus? Hast du ein sexuelles Empfinden oder ist das auch, liegt das auch brach und ist tot? Nein. Sag mal, so von der Erregung kriege ich jetzt, wie früher, wenn ich an sowas denke, nicht mehr so. Das ist dann alles mit Tasten. Also, und das ist ja so schlimm, wenn man das Sexuelle, wenn man die ganze Sache alleine ist, man ist natürlich diese scharf wie eine Rasierklinge, sag ich mal. Man guckt dann im Fernsehen und dann schaltet man durch und jede hübsche Frau, die man sieht, da guckt man sich an, das ist klar. Ist man scharf wie eine Rasierklinge so im Kopf oder wie ist das? Das habe ich gar nicht richtig verstanden. Gelingt eine Erektion noch? Funktioniert das? Ja. Aber dann nur, wenn man nachhilft selber. Wenn man nachhilft. Und bist du Orgasmus? Kannst du das noch fühlen, wenn du einen Orgasmus hast? Oder kommt dann nicht, fühlst du das nicht? Nee, das ist gar nichts mehr. Das ist das Schlimmste, sag ich mal. Wenn man 2 Jahre keinen hat, dann staut sich das irgendwie auch alles an. Also läuft die Sexualität, die sexuellen Gedanken, ist es dann wirklich alles im Kopf, ne, gedanklich? Ja. Macht dir wahrscheinlich auch einen großen Frust, ne, und... Ja, das ist das Schlimmste, die Einsamkeit in Verbindung mit der Sexualität. Ich sag mal, hätte ich eine Freundin und ich würde im Rollstuhl sitzen, dann würde mich das überhaupt nicht jucken. Dann wäre ich der glücklichste Mensch auf der Welt sein. Du hast gerade gesagt, ein paar Bekannte, also hast du auch noch irgendwie ein paar Freunde, ein paar sehr enge Freunde, die dir schon wichtig sind, dass du mit denen Kontakt hast? Oder haben die sich so allmählich verabschiedet von dir? Ja, Freunde hatte ich noch nie so richtig gehabt. Damals bei meinen Eltern noch in Sachsen, ja, das war aber auch nicht so richtig. Man hat mit denen zwar rumgehangen, in der Clique nachmittags und so, aber es waren nie so die Festen, die jeden Tag da waren und so. Und das hat sich dadurch, dass ich die Freundin dann in Mecklenburg hatte, war ich ja jedes Wochenende bei ihr und tagsüber war ich arbeiten. Jetzt geht's dir, das kann man sagen, beschissen, ne? Ja. Die Situation ist nun, weiß Gott, nicht angenehm. Was sind jetzt, du bist 22 Jahre ja erst alt. Was sind deine Wünsche oder Träume oder Wünsche für deine Zukunft? Was im Rahmen dessen vielleicht, was auch möglich ist, was erhoffst du dir? Eine Familie, das Allergrößte ist und für mich der Sinn des Lebens einmal. Eine Frau und vielleicht und Kinder. Das ist das Größte, was es gibt. Mehr Wünsche hätte ich nicht. André, was meinst du, wie von Herzen dir jetzt alle Leute das wünschen, dass sich das irgendwie ergibt? Dass du eine Frau findest und dass du eine Familie gründen kannst. Ich wünsche es dir auch von ganzem Herzen. Danke. Alles Liebe und alles Gute. Ja. Tschüss, André. Ja, tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt die schlimmste Zeit meines Lebens. Wenn ihr mir über diese Zeit aus eurem Leben erzählen wollt, die kann ja auch schon eine ganze Weile zurückliegen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps für andere Leute, die ähnlich betroffen sind. Und ihr seid damals rausgekommen aus dieser schlimmsten Zeit, vielleicht durch besondere Verhaltensweisen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, das könnt ihr gerne machen, heute Nacht, kostenfrei, unter der Telefonnummer 0800 567 8111. Ihr könnt hier live anrufen, das hier ist eine Live-Fernsehsendung und Live-Radiosendung, eine Telefon-Talkshow. 0800 567 8111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 567 8111. Und 10. Jetzt begrüße ich herzlich den Volker. Und Volker ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Volker, die schlimmste Zeit deines Lebens, liegt die zurück oder ist die auch gerade aktuell, bist du mittendrin? Ja, sie liegt zurück. Ne? Also ich bin jetzt 37 und das ist passiert mit 15. War ich 15. Ja, kann ich nur zu sagen, Bankraub und anschließend Inhaftierung. Ne? Das ist du hast mit 15 Jahren eine Bank überfallen? Ja, ja, klar. Also, ja, so klar war mir das jetzt in den ersten Sekunden nicht. Ja, mir ist es klar. Ja. Erzähl mal, was ist genau passiert? Was hast du getan? Ja, passiert. Muss man ein paar Sätze davor sagen. Also große Familie, ne? Wie groß? Ja, 6 Geschwister und kein Vater. Mhm. Eine verzweifelte Mutter. Arme Mutter wahrscheinlich auch. Ja klar, Sozialhilfe, ne? Mhm. Und eigentlich überhaupt keine Perspektiven, so zukunftsrichtend und so weisen irgendwie nach oben, also nichts, gar nichts. Mhm. Und ja, sie ist dann irgendwann mit dem Alkohol verfallen. Und ja, dann kam ein Erlebnis, was heute noch für mich sehr prägend ist, dass sie mich, als ich 11 war, dass sie mich umbringen wollte. Ne? Die Mutter? Ja, ja, auch also im alkoholisierten Zustand. Wurde sie dann, ging das so weit, dass sie handgreiflich wurde? Oder? Ja, sicher, klar. Also völlig mit Problemen überlastet und könnte, das war eine ganz simple Situation. Ich bekam ein paar Mark in der Hand gedrückt und sollte einfach in den Supermarkt ihr was zu trinken besorgen. Mhm. Ja. Und bin dann zurückgekommen, ohne etwas, weil ich das Geld verloren hatte. Mhm. Und das war damals 5 oder 6 Mark oder was, weiß ich nicht. Das war sehr viel Geld für sie und weg. Ja, sie ist dann ausgerastet. Ne? Was hat sie gemacht mit dir? Ja, sie hat mich am Hals gepackt und zugedrückt, richtig. Und ich bin dann noch gegen so eine kleine Klotür, weil das war. Da bin ich noch dagegen und ja, irgendwann habe ich da nichts mehr gesehen und prügelte dann auch noch auf mich ein. Ja. Und wer hat dich dann gerettet oder wie hat sich das wieder entflechtet? Der Nachbar, der gegenüber von uns wohnte. Der hat wohl irgendwie die Tür noch eingetreten und hat das dann verhindert. Und der hat die Schreie gehört? Ja, klar. Mhm. Von ihr auch. Ich weiß nicht, es war den ganzen Tag schon damals Fabel gewesen. Und, Da warst du 11 Jahre alt. Da war ich 11, ja. Das ist natürlich ein Erlebnis, was man dann als Kind nie vergisst. Ne? Das vergisst du nicht. Nie, und, nie. Wenn ich eine Frau aggressiv irgendwie schon erlebe, dann zieht sich mir alles zusammen. Mhm. Dann, weißt du, das ist so prägend eigentlich. Mhm. Ja. So. Und machen wir einen Sprung jetzt mal zu deinem 15. Lebensjahr. Genau, jetzt springen wir weiter. Zwischendurch danach immer wieder abgehauen von zu Hause, in Fallen gelandet und wieder weggeworfen. Dann irgendwann in Bremen gelandet und habe dann eigentlich für so einen Subunternehmer gearbeitet, Schiffe entladen und verladen, also mit mehreren Leuten zusammen. Ne? Aber als Kind quasi, ne? Ja, du kannst dir vorstellen, also bis zu meinem 11. Lebensjahr war es schon sehr hart und ab dem 11. Lebensjahr habe ich meine Kindheit verloren. Mhm. War weg. Also da gab es nichts mehr. Da habe ich kapiert. Also du hast für Schiffe entladen und solche Sachen gemacht mit 14 dann irgendwie? Ja, ungefähr, ja. Mhm. Also ich war damals schon ein bisschen größer und muskulöser, ne? Alles illegal natürlich, ne? Unter ja, klar, natürlich, klar. Ich habe pro Schicht habe ich meine 80 Mark bekommen. Mhm. Manchmal Doppelschichten und zeitweise überhaupt nichts gewesen. Ja. So, jetzt kam es dann zu dem Banküberfall, zu dem Bankraub. Ja, und dieser Subunternehmer ist von heute auf morgen verschwunden. Wegen Steuerhinterziehung und sonstigen kriminellen Delikte. Er war also weg. Ne? Mhm. Also die bleiben da, wo wir gewohnt hatten. Das gab es nicht mehr. Ne? Mhm. Ein paar Tage noch und dann mussten wir auch raus. Und ja, ich stand dann auf der Straße. Mhm. Hatte keine Papiere, gar nichts, keine Wohnung, nichts. Und bevor ich zurückgegangen wäre, also in irgendein Heim, hätte gesagt, hier bin ich und so, nee, wäre ich lieber gestorben. Ne? Und dann hast du alleine eine Bank überfallen? Ja. Du, der Pimp von 15 Jahren. Ja, genau. Wie, hast du dir eine Waffe besorgt oder hast du ein bisschen eine Spielzeugwaffe gemacht? Mhm. Kein Problem. Also du kannst dir vorstellen, das habe ich eben im Vorgespräch schon gesagt, dass du mit Hafenarbeitern zusammenkommst und Leute, die eigentlich auch keine Bleibe haben und immer so ein bisschen, wie sagt man, Köln am Nageln sind, das ist kein Problem gewesen, echt nicht. Ne? Also kein Problem, an eine Waffe zu kommen, oder was? Nee, das war auch kein. Also du hattest eine Waffe, eine scharfe, eine richtige Waffe. Na klar. Hast du dich dann maskiert, als du in die Bank eingebrochen bist? Gar nicht. Gar nicht. Du bist als Junge da reingegangen mit einer Waffe. In so eine Zweigstelle, eine kleinere Bank eher? Ja, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, Staatssparkasse, ne? Ganz klein. Mhm. Und hast du dann, wie haben die da in der Kasse reagiert? Haben die dir das Geld dann auch gegeben? Ja, dann gab's nur, also ich muss dazu noch zwei Sätze sagen, ich bin dann ins Taxi, weil ich hatte kein Auto, das wollte ich mir nicht noch besorgen, so viel Geld hatte ich auch nicht. Mhm. Und bin dann erstmal quer durch Bremen gefahren mit dem Taxi und ja, bis ich mich dann entschlossen hatte, die Bank ist es. Und ja, gut. Und dann rein. Ja, genau. Und dann habe ich dem Taxifahrer 100 Mark da gelassen. damit er auch hundertprozentig wartet. Mhm. Genau vor der Bank. Und ich bin dann rein in die Bank und habe dann mich da eigentlich noch 2-3 Minuten so rumgedrückt an den Prospektschalter und da noch zwei Kunden drin, zwei Frauen und eine Frau mit einem Kind. Ja. Ja, ich kann es wirklich auch nicht bald in der Hose gemacht. Das glaube ich, ja. Wie viel Geld, mit wie viel Geld bist du dann rausgekommen? Ja, das waren, kurios war das, 15.600. 15.600. Genau, und also ich habe dann während dieser Geiselnahme, also wo ich die Frau dann, ich wusste gar nicht mehr, was ich alles jetzt, ich hatte in der einen Hand die Pistole, in der anderen hatte ich die Frau mit der Geisel, ne? Mhm. Und dann brach die zusammen und der schob mir schon das Geld durch und ich wusste nicht wohin, keine Pistole dabei und das war alles ein bisschen lächerlich, die ganze Aktion. Dann habe ich in dieser Bank noch Geld verloren und Bist du noch da? Ja, ja, klar. Ich muss das mal ein bisschen verkürzen, weil diese Leitung irgendwie, glaube ich, abkackt. Das klingt ganz schlecht. Du bist ja mit 15.000 Mark, gut 15.000 Mark rausgekommen. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis man dich gepackt hat? Es hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Und und dann geht das eigentlich los, die schönste Geschichte. Ne? Und deswegen fühle ich mich angesprochen. Die können wir jetzt nicht so ganz ausführlich erzählen mehr. Ja. Du bist dann gepackt worden und bist verurteilt worden. Genau. Zu wie vielen Jahren oder zu was? 2 Jahre, also es war damals eine sogenannte Gummistrafe, ne? 2 bis 4 und ja, insgesamt ein halbes Jahr im U-Haft gesessen, wurde nicht angerechnet. Und 2 Jahre dann noch dabei, waren 2,5 Jahre Jugendgefängnis. Nun hast du gerade deine erste, also diese Zeitspanne von 11 bis 15 schon als super hart geschildert. War diese Zeit im Knast für dich dann noch eine Nummer härter? Nee, weniger. Die schlimmste Zeit waren diese Tage, also von diesem Tatort auf die Wache, von der Wache ins Gefängnis rein und von dem Gefängnis zur Staatsanwaltschaft, von der Staatsanwaltschaft zum Verhör und immer diesen Kreislauf und ausziehen, weißt du, vor Erwachsenen und Demütigungen, die wirklich unterhalb der Gürtel sind. Hallo? Ja, ich bin da. Okay, die Leitung ist ganz schlecht. Jetzt sag mir noch ein, zwei Sätze. Du hast das dann abgesessen und jetzt nochmal einen Riesensprung, du bist heute 37 Jahre alt. Ja. Ist es dir gelungen, du klingst zumindest so, dass du normal und ordentlich Fuß gefasst hast im Leben? Ich versuche es, so wie jeder es versucht, aber ich kann nur jeden raten, der mit dem Gedanken spielt, eine Bank zu überfallen. Man ist in der Bank, jeder wird geschnappt, hundertprozentig und es bringt nichts. Was machst du heute? Heute fahre ich LKW. Fährst du LKW? Ist okay, guter Job. Ehrenwerter Job. Danke für deinen Anruf. Gut, dass es sich dann jetzt zum Guten entwickelt hat bei dir in deinem Leben. Und ich wünsche dir viel Glück weiterhin. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Jetzt ist die Yvonne am Apparat. Stimmt das? Yvonne? Ja, hallo Jürgen. Auch eine schlechte Leitung. Mensch, ihr mit euren Handys, ne? Auch eine Handyleitung. Ja. Ja. Ihr sollt mich übrigens, wenn es irgendwie möglich ist, über Festnetz anrufen, weil die Qualität der Sendung einfach unterleidet, wenn wir mit so wackeligen Leitungen hier kommunizieren müssen. Ja, ich habe leider kein Festnetz. Okay, ja, ich kenne das Problem. Insofern, ich sage es immer so grundsätzlich auch an die Zuschauer und Zuhörer. Yvonne, 24 Jahre alt. Ja. Die schlimmste Zeit deines Lebens. Ja, die schlimmste Zeit meines Lebens liegt Gott sei Dank hinter mir. Ja. Ich habe mit 18 Jahren einen türkischen Mann geheiratet. Mhm. Habe mit diesem Mann auch 2 Kinder bekommen. Muss sagen, dass er vor der Hochzeit ein ganz lieber, netter Mann war. Mhm. Naja. Wie lange kanntet ihr euch vor der Hochzeit? 6 Monate. 6 Monate? Ja. Und war das eine freiwillige Hochzeit? Ich bin so ein bisschen da reingedrängt worden von meiner Tante, aber ich denke, das sollte man jetzt nicht weiter ausdrücken. Mhm. Also mehr oder weniger freiwillig? Genau. Mhm. So, und was ist dann passiert nach der Eheschließung? Ja, von da an hat er sich kurz umgeändert, 380 Grad gedreht. Ich sollte ein Kopftuch tragen, ich sollte den Koran lernen, ich sollte eine türkische Frau werden. Mhm. Das hatte er vorher von dir aber nicht verlangt oder gesagt, pass auf, das ist hier die Regel, wenn, dann müssen wir so machen. Das hat er nicht gesagt. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, er hat sogar Schweinefleisch gegessen, ist nicht zu diesen Gebeten gegangen, die Moslems haben. Und ja, nach der Hochzeit war es dann so, dass er 3-mal am Tag gebetet hat. ja, mich dann halt zu einer türkischen Frau erziehen wollte. Mhm. Weil ich das aber nicht mit mir machen lassen wollte, hat er dann um sich geschlagen, hat mich geschlagen, hat meine Tochter dann geschlagen, die dann zur Welt kam, die Daniela. Sag doch mal noch ein paar Beispiele. Also er hat von dir verlangt, den Koran zu lesen, quasi auch in diese Religion einzutreten. Er hat von dir verlangt, das Kopftuch zu tragen. Was hat er noch verlangt? Ja, ich durfte kein Schweinefleisch essen, ich durfte nicht alleine rausgehen, nur in Begleitung. Ich durfte keine männlichen Freunde haben, nur weibliche und auch nur unter seiner Aufsicht. In dem Haus, in dem wir damals gewohnt haben, war eine deutsche Frau, die hat sich einem türkischen Mann unterworfen, hat auch das Kopftuch getragen und den Koran gelernt. Zu ihr hat er mich hingeschickt, mit ihr musste ich den Koran lernen, habe ich nicht getan, habe ich Schläge gekriegt. Dann wurde ich wieder schwanger mit meiner zweiten Tochter, habe mich dann in ein Frauenhaus geflüchtet. Bist du, darf ich das kurz fragen, bist du freiwillig schwanger geworden, das zweite Mal? Nein. Nein, er hat die Pille verboten, er hat sie weggeschüttet in die Toilette und abgespült. Und wolltest du überhaupt mit ihm noch schlafen, nachdem alles nein, so? Nein, nachdem er schon, nachdem er mich das erste Mal geschlagen hat, habe ich mich zurückgezogen. Das heißt, er hat dich da auch zum Sex gezwungen und dadurch bist du schwanger geworden? Genau. Gehst du so weit und würdest das Wort Vergewaltigung in den Mund nehmen? Ja, Vergewaltigung in der Ehe, das benutze ich, das habe ich auch beim Anwalt benutzt in der Scheidung. Ich bin also dann ins Frauenhaus geflüchtet durch einen Arzt. Meiner kleinen Tochter ging es nicht so gut. Wir sind ins Krankenhaus. Ich habe dem Arzt das erzählt. Der hat mir dann geholfen, einen Frauenhausplatz zu finden. Ja, und dann halt in dieser Scheidungsphase bin ich sehr tief abgesackt, muss ich sagen. Entschuldigung. Ich habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Ich habe mein Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe meinen Haushalt nicht auf die Reihe gekriegt. Und das Jugendamt hat sich dann eingeschaltet. Ich meine, es ist ja immer. Was heißt denn Haushalt? Da warst du doch nicht mehr im Frauenhaus. Du hattest dann wieder eine eigene Wohnung alleine. Richtig, ich hatte dann eine eigene Wohnung mit meinen beiden Kindern. Ja. Die ja auch sehr kurz auseinander waren. Also circa 9 bis 10 Monate waren die beiden Mädels auseinander. Hat er dich denn während dieser Zeit in deiner Wohnung in Ruhe gelassen oder war das ganz geheim, wo du wohnst? Er wusste nicht, wo ich wohne. Mhm. Er hatte aber auch vom Richter eine Anweisung bekommen. Er durfte sich nicht näher als 500 Meter an mich rannähern. Er hat es zwar versucht, er hat mir auch einmal versucht, meine Tochter aus dem Kinderwagen zu nehmen und hat dann auch eine Strafe gekriegt, aber kurze Zeit später war er dann aber auch nicht mehr auffindbar. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du dein Leben nicht mehr im Griff hattest. Du hast ja mit den beiden Kindern alleine gelebt. Was heißt denn das? Du hast dich gehen lassen? Hast du Alkohol getrunken oder kamen Drogen ins Spiel? Nein, überhaupt nicht. Weder Alkohol noch Drogen, aber ich habe mich gehen lassen. Ich habe geschlafen und habe mich nicht um meine Kinder gekümmert und habe meinen Haushalt auch nicht geführt. Also ich habe nicht einmal am Tag gespült oder so. Ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, alle 2 Wochen mal gespült oder meine Wohnung aufgeräumt. Wahrscheinlich war das so eine Nachwirkung auch von all dem Stress, den du vorher erlebt hast, ne? Und ja, der Verletzung und der Niedrigung, und das war eine Erschütterung, die vorweggegangen war. Das denke ich jetzt nach einer Therapie, die ich gemacht habe, auch. Wie war das mit den Kindern? Ich vermute mal, dass das Jugendamt dich dann auch irgendwie beaufsichtigt hat oder sowas. Hast du denn deine Kinder auch vernachlässigt? Ich habe meine Kinder nicht vernachlässigt. Aber ich habe mich nicht sehr um sie gekümmert. Ich habe mein Leben selbst nicht gelebt und habe meine Kinder neben mir herlaufen lassen. Das Jugendamt kam dann ein paar Mal und nach einer kurzen Zeit, ich glaube so 2-3 Monate, hat das Jugendamt mir meine Kinder weggenommen. Sie sind in Pflegefamilien gekommen. Und dort leben sie heute noch? Sie leben heute noch in den Pflegefamilien. Eine, die kleinere Tochter, wurde damals sofort zur Adoption freigegeben. Sie war erst ein paar Monate alt. Der Richter hat also überhaupt nicht mich angehört, was alles passiert ist. Das war doch dann eine weitere Katastrophe für dich, dass man dir deine Kinder weggenommen hat, sicher. Ja. Das war das Allerschlimmste. Also ein Kind ist zur Adoption freigegeben worden, da weißt du gar nicht, wo es sich aufhält zurzeit, wo es lebt. Ich weiß, wo es sich aufhält, aber ich darf keinen Kontakt mit dem Kind haben. Und das zweite Kind lebt in einer Pflegefamilie, sagst du? Und ja, hast du da einen Kontakt? Ja, wunderbar. Mit dieser Pflegefamilie verstehe ich mich sehr gut. Die sagen auch, dass ich das Kind in den Sommerferien zum Beispiel mal besuchen kann. Und wir haben also regelmäßigen Kontakt. Yvonne, ich könnte mir vorstellen, als du dir dann die Kinder, als man dir die Kinder weggenommen hat, dass dann alles mit und in dir zusammengebrochen ist, oder? Ja. Was ich ist hatte da? Gar nichts mehr. Dann meine Eltern, die waren nicht mehr auf meiner Seite, weil es ja alles meine Schuld war. Mhm. Und ich hätte ja gar nicht erst heiraten brauchen, das hätte ja alles gar nicht so weit kommen brauchen. Ich stand also ganz alleine da. Mhm. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich vor 3 Jahren einen Mann kennengelernt habe, ging es bergauf. Dieser Mann, der hat mich in den Arsch getreten, auf gut Deutsch gesagt. Mhm, ja. Damit ich mein Leben wieder in den Griff bekomme. Das heißt, diese Wollbeziehung war dann letztendlich die Rettung für dich und dein Leben auch? Ja. Und hat dich dann auch wieder nach oben gehoben allmählich. Richtig. Mhm. Und das Schönste daran ist, ich habe mit diesem Mann jetzt 2 Kinder, die ja für mich mein Ein und Alles sind. Mhm. Ich fühle sie wie mich selbst. Mhm. Ne? Also meine Wohnung ist fast steril, was ja auch nicht so toll ist, sagen viele. Man muss es ja nicht übertreiben dann, ne? Nein, aber es ist so, dass ich oft denke, mach was, sonst sind sie wieder weg. Mhm. Da ist halt immer noch diese Angst im Hintergrund. Mhm. Diese schlimme Zeit, du bist jetzt 24, damals warst du 18, als du geheiratet hast. Wie lange hat diese, so insgesamt, was würdest du sagen, wie viele Jahre hat diese schlimme Zeit gedauert? Ja, von 18 bis 22. Also 4 Jahre, ne? Ja. 4 Jahre. Ist wahrscheinlich, wenn du daran zurückdenkst, die Hölle. Ja. Mhm. Ich denke, es war die schlimmste Zeit meines Lebens, die mir passieren konnte. Mhm. Schlimmer hätte es gar nicht mehr werden können. Machst du dir heute, man sagt ja, hinterher ist man klüger, ne? Machst du dir irgendwelche Vorhaltungen, dass du sagst, Mensch, hätte ich doch das damals so nicht gemacht oder vielleicht hätte ich doch bloß nicht so früh geheiratet oder sowas. Gibt es solche Gedanken bei dir? Ja, ich denke, ich hätte nicht so früh heiraten sollen. Mhm. Ich denke aber auch, ich hätte die Ehe eher verlassen sollen. Mhm. Aber weißt du, was mich wahrscheinlich auch an deiner Stelle sehr, sehr erschüttert hätte, ist, wie sich ein Mensch, den man vorher kennengelernt hat und ihn geliebt hat, wie der sich dann mehr oder weniger von heute auf morgen verändert. Da würde ich auch so an meiner eigenen Menschenkenntnis zweifeln, ne? Oh, das habe ich ganz stark. Ich habe an mich selber gezweifelt. Mhm. Ich habe gedacht, Mensch, ich kann doch nicht normal sein. Da müssen doch Anzeichen gewesen sein vorher. Da muss es irgendetwas gegeben haben, was das vorausgesehen hat, aber es war nichts. Also er hat dich quasi wirklich durch diese Art in die Ehe reingelockt und wollte dich dann zu seinem Eigentum machen, ne? Ja. Mhm. Ist das denn dann friedlich auseinandergegangen alles oder gab es da auch noch irgendwie Probleme mit dem Mann? Ja, der Mann ist nicht mehr auffindbar. Er ist angeblich in die Türkei ausgereist, aber dort ist er auch nicht. Mhm. Man findet ihn nicht und ich lebe natürlich immer in der Angst, weil ich auch in der Nähe von dem Ort wohne, wo das damals alles passiert ist, dass er mich irgendwann findet. Er hat gegen meine Eltern und gegen mich damals Morddrohungen ausgesprochen. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe heute Angst, dass er mich findet und fragt, wo seine Kinder sind und dass er sie mit in die Türkei nehmen möchte. Das Gute daran ist, ich weiß die ganz genauen Adressen von den Kindern natürlich nicht. Kann ihm die also auch nicht geben. Das ist schon mal sehr gut, ja. Das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe, ist, dass er mich umbringt. Und meine Eltern natürlich. Schlimme Geschichte. Schlimme Geschichte. Wollen wir nur hoffen, dass er nie wiederkommt, ne? Ja. Also mittlerweile hoffe ich, man soll es ja nicht, aber mittlerweile hoffe ich, dass ihm irgendwas ganz Schlimmes zugestoßen ist und er überhaupt nicht mehr lebt. Ich wünsche dir, deiner neuen Familie und auch, ich wünsche auch, dass der Kontakt zu dem einen Kind, den Kontakt hast du ja, dass der weiter sich entwickelt, das ist ja wichtig. Und dass es dir gut geht und dass es euch allen sehr gut geht. Ja, danke. Alles Gute, liebe Yvonne. Ganz viel Erfolg mit deiner Sendung. Vielen Dank. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr 34, 30 Sekunden und jetzt machen wir unsere Pause. We'll be right back. 1.35 Uhr und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das ist wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema die schlimmste Zeit meines Lebens. Wenn ihr mir von der schlimmsten Zeit eures Lebens erzählen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, jetzt hier live in der Sendung. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Diese schlimme Zeit kann ja schon sehr lange zurückliegen, wie wir gerade ein paar Beispiele gehört haben. Es kann aber auch sein, dass sie gerade vorherrscht. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an. Es geht weiter mit Kai. Und Kai ist 29 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Ja, hallo. Hallo Kai. Ist dich gut, oder? Ich höre dich gut, ja. Alles klar, gut. Liegt die Zeit zurück oder bist du gerade mittendrin? Ich bin gerade mittendrin. Du gehst aber bitte noch ein bisschen näher ans Telefon, wenn es geht. War jetzt besser? Ja, klingt präsenter. Okay. Erzähl mal, was ist denn los? Ja, ich bin zurzeit inhaftiert. Du bist inhaftiert? Ja. Ah, und da kannst du telefonieren, das ist gleich meine erste Frage. Ja, nicht im offenen Strafvollzug. Im offenen Strafvollzug, da ist das erlaubt. Nein, ist nicht erlaubt, aber... Aber, illegal. Aber passiert halt eins und von daher. Weswegen sitzt du? Ich sitze wegen Mord. Wegen Mord? Ja. Bis zu 13 Jahren verurteilt wurde. Und dann bist du im offenen Strafvollzug? Ja, inzwischen schon. Wie lange sitzt du schon? Ich sitze jetzt, 8 Jahre schon. 8 Jahre? Du bist, ja, mit 21 ist es passiert. Ja, richtig. Mit 20. Ja. Mit 21. Erzähl mal von der Tat. Was ist passiert? Ich würde jetzt eigentlich nicht so in die Einzelheiten reingehen. Nee, die Einzelheiten brauchst du auch nicht, aber du kannst mir ja grob erzählen, was du gemacht hast und wen du umgebracht hast. Ich habe jemanden erschlagen. Jemand Bekanntes und... Einen Bekannten von dir? Ja. Warum hast du das getan? Ja, warum? Das fragt mich halt auch noch aus dem Streit heraus. Aus einem Streit heraus? Ja. Hattest du Alkohol getrunken? Nein, leider nicht. Also leider ist es ein bisschen übertrieben jetzt, aber wenn man Alkohol getrunken hätte... Naja, ich verstehe. Ich weiß jetzt nicht. Nee, ich war nüchtern an dem Tag. Um was ging es in dem Streit? Also, aus einer dummen Situation heraus. Das war, ich möchte jetzt nicht so einzeln reingehen in die ganze Situation jetzt. Warum, wieso, weshalb oder was da genau vorgefallen ist. Das ist... Ich respektiere das und ich will dich da auch nicht löchern, aber ich gestatte vielleicht doch die Frage, warum du da nicht so im Einzelnen drüber sprechen möchtest. Ja, das weiß ich nicht. Es ist nicht einfach, darüber zu reden. Es ist damals einfach passiert, aus einem Missverständnis heraus. Und das hat sich das dann halt aufgeladen, ist dann intensiver geworden. Und dann aus einer Auseinandersetzung wurde eine verbale. Kam halt so die Steigerung und ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Hast du diesen Menschen mit deinen Händen erschlagen oder mit einem Gegenstand? Mit einem Gegenstand. Und der Mensch war gleich tot? Nein, das hat also länger gedauert, als es eigentlich, ich weiß nicht, wenn es jetzt ein Totschlag gewesen wäre, dann wäre das vielleicht schneller passiert oder... Ich meine, es war keine Absicht drin bei mir, es hat sich also entwickelt mit der Zeit. Irgendwann kam halt der Punkt an, das muss auch, man wollte es nicht, aber es war auf einmal so egal alles. Es schien also so sinnlos zu sein. Also ich erahne schon, dass es eine sehr brutale Tat war. Brutal ist, glaube ich, jede Sache, die gegen Menschen vorgeht. Ob man tötet oder wie auch immer. Ne? Wie denkst du denn heute darüber, dass du ein Menschenleben auf dem Gewissen hast? Es ist nicht einfach, damit zu leben. Und ich habe lange dafür gebraucht, um das zu verarbeiten oder erstmal zu bearbeiten. Hast du das richtig? Hast du es richtig? Hast du es verarbeitet schon? Nein, nicht. Ich bin auch dran. Das ist ein langwieriger Prozess und der geht auch dann auch über die Haftzeit hinaus. Ich muss mal so ein ganzes Leben anbegleiten. Das kann man nicht einfach jetzt mal mit einem Psychologen drüber reden und... auch auf die emotionale Schiene bringen, die ganze Sache. Man braucht da wirklich lange viel Zeit. Und hast du von den Angehörigen irgendwann mal etwas gesehen oder gehört? Nein, habe ich nicht gehört. Und Weil es in du konntest ja Kontakt aufnehmen, das war auch so mehr in der ersten Zeit, ne? Mhm. Aber das war, glaube ich, auch der falsche Zeitpunkt, weil es muss ein bisschen gerast vorwachsen über die ganze Angelegenheit. Und ich meine, ich wäre immer gerne bereit, darüber zu reden, weil das hängt auch irgendwo im Herzen jetzt mittlerweile. Mhm. Aber ich habe es gerade akustisch nicht verstanden, du hast keinen Kontakt aufgenommen, ne? Zu nein, habe ich nicht. Nein. Okay. Mhm. Mhm. Wenn das mal sein sollte, kann man es vielleicht über einen Anwalt regeln, dass der das vielleicht einspielt. Mhm. Na gut, das ist jetzt auch schon 8 Jahre her, ne? Ja. Mhm. War das Opfer in deinem Alter ungefähr? Nein, war älter. Älter, mhm. Ein loser Bekannter, sagst du, ne? Ja. Mhm. Wie oft denkst du so am Tag oder in deinem Leben an diesen Vorfall? Ach, so oft drüber denken, weiß ich nicht. Es ist unterschiedlich. Es kommt mir auch irgendwie auf das Gefühl an. Mhm. wie ich mich gerade fühle, wenn ich jetzt traurig bin, weil es privat irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, oder dann bin ich oft daran erinnert oder denke, mein Gott, was in den Jahren alles kaputt gegangen ist, was man verloren hat. Und ist denn, gibt es, würdest du sagen, dass es in dir eine abgrundtiefe Reue gibt heute? Doch, die gibt es heute, ja. Mhm. Ich habe es gemerkt, weil ich war im Grab gewesen, vom Opfer, und hab bitterlich weinen müssen. Du warst am Grab? Ja. Mhm. Das musste ich irgendwo, das war auch... Bist du auf deinen eigenen Wunsch dorthin gegangen? Auf meinen eigenen Wunsch, ja, ich musste dorthin. Mhm. Ich hatte das drängt in mir irgendwie. Mhm. Ich muss da jetzt hin, und es tat wirklich gut. Was empfindet man denn, wenn man am Grab eines Menschen steht, den man selbst erschlagen hat? Kannst du das beschreiben? Das kann man nicht. Das ist Wahnsinn. Kommen einem da auch Tränen, oder? Ja, ich musste weinen. Ich musste bitterlich weinen. Mhm. Weil ich habe die Zukunft vor mir gesehen, die Vergangenheit, und also es kam alles hoch in mir. Mhm. Hast du da in erster Linie geweint, weil dein Leben auch zerstört war? Oder hast du geweint, dass du auch ein anderes Leben beendet hast? Ich habe beide Seiten sicher. Es ging jetzt nicht nur um meine eigene Zukunft. Ich kann nur was draus machen aus der Zukunft. Das ist kein Thema. Ne? Aber ich erlebe die Zukunft da jeden Moment, und dann ist halt die Vergangenheit so stark in mir noch. Klar, wenn man halt, sag mal, so im Knast ist, ist natürlich schwer, damit klarzukommen. Hast du denn eigentlich damals bei der Gerichtsverhandlung, hast du alles gestanden und hast auch da schon gesagt? Ja, das habe ich alles. Hast du alles gestanden und hast gesagt, das ist ja auch da, dass du es bereust und das. Ja, ich konnte es aber nicht so zum Ausdruck bringen, vom Gefühl her. Das waren auch vielleicht auch die Umstände, das neue Sachen, und man hat auch irgendwo gemerkt, dass die Justiz gegen einen arbeitet. Und dann habe ich mich natürlich auch irgendwo fragen müssen, was will man eigentlich jetzt wissen, was damals war oder was wir gerne hören möchten. Mhm. Du bist in dem Gerichtssaal doch auch konfrontiert worden mit den Angehörigen, ne? Ja. Was ist das für ein Gefühl, der Mutter oder der Frau oder dem Bruder des Verstorbenen, des Getöteten? Ja, die Gedanken sind jetzt immer mehr bei sich selber, und wie geht der Prozess jetzt aus? Mhm. Ist irgendwo ein eigener Überlebenskampf. Mhm. Ist natürlich ein böses Gefühl gewesen, als die Leute in die Augen zu sehen und oder sich dann für die Tat zu entschuldigen oder Verzeihung zu beten, wenn man das überhaupt verzeihen kann, was eigentlich vorgefallen ist. Ja. Ich muss auch sagen, ich war gar nicht von der Reise her so weit gewesen, dass ich das irgendwo so richtig verarbeiten konnte. Hast du denn vorher, du warst ja noch sehr jung, warst du vorher auch schon straffällig mal geworden? Nein, gar nicht. Gar nicht. Was hast du bis dahin getan? Hattest du eine Ausbildung, eine Lehre gemacht? Oder? Ja, sicher Ausbildung gehabt. Und als was? Was warst du? Maler. So, da war natürlich das Leben, was du dir so vorgestellt hattest damals, auch von heute auf morgen vollkommen weggebrochen, ne? Ja, das kam auch während der Tat auf, das, was man aufgebaut, das schien auf einmal weg zu... Kai, wenn man so etwas getan hat und das nicht im Alkoholrausch getan hat, wie du gerade gesagt hast, ne? Bist du da nicht danach und jetzt all die Jahre auch ganz tief ins Grübeln über dich selbst gekommen, nämlich, was bin ich für ein Mensch, der zu so etwas fähig ist? Das hättest du vorher von dir ja wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ja, das ist eine schwere Frage, die man sich selber stellen kann. Kriegt man da nicht auch Angst vor sich selbst, dass man vielleicht irgendwann nochmal... Nein. Glaube ich nicht. weil ich sehe das als einmalige Tat an oder einmalige Situation, die gekommen ist. Mhm. Und beruhigend ist auch zu sagen, keiner kann sich von sowas freisprechen. Jeder kann mal in eine Situation kommen, wo er vielleicht ausrastet und nee, Angst ist doch Weißt du etwas über die familiäre Einbindung des Opfers? War das Opfer verheiratet? Hat das Opfer Kinder? Weißt du da was drüber? Ja, da weiß ich was drüber, aber das brauchen wir jetzt hier nicht breitreden. Man muss auch ein bisschen Rücksicht geben. Ich meine, das ist wahrscheinlich für dich noch zusätzlich belastend, ne, wenn man weiß, dass man auch noch eine Familie zerstört hat und dass der Kinder vielleicht waren, kleine Kinder. Ja, aber das ist ja nicht nur die Familie der Angehörigen, auch die eigene Familie, die eigenen Freunde und alles. Die sind ja genauso von der Situation betroffen und die müssen dann natürlich auch genauso damit umgehen. Das Leid ist ja auf beiden Seiten. Ja, wobei ich davon glaube, dass das Leid bei der Familie, aus der das Opfer kommt, größer ist als das Leid deiner Familie. Ja, das ist nun mal ein Menschenleben, ist nun mal weg. Ja, jetzt sitzt du so lange im Knast schon und sagst zu Recht, das ist die schlimmste Zeit, die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja, die schlimmste Zeit, die kommt jetzt erst. Wenn du rauskommst, ne? Nein, dieses Wachwerden. Man, jetzt ist man im offenen Strafvollzug und man lernt das Leben wieder kennen, man kann draußen arbeiten gehen, man ist draußen, man ist die Urlaube zu Hause, an dem Wochenende ist man zu Hause, man hat eine Beziehung und... Du hast eine Beziehung. Ja. Hat sich diese Beziehung ergeben, während du im Knast warst? Ja, dann, ne? Genau, richtig. Und das Mädel hat nicht, ich könnte mir vorstellen, dass du sicher immer wieder und wahrscheinlich auch in Zukunft auf Leute stößt, die zurückschrecken, ne, wenn du die Tat erzählst, weil das ist ja für alle der Horror, sowas zu hören. Wir haben das für uns behalten, wir reden ja oft drüber, über die Sache, weil das ist auch ein Stück Verantwortung dem Partner gegenüber. Ja gut, aber du hast es diesem Mädchen ja irgendwann mal erzählt, ne? Ja. Und sie hat dann damit umzugehen gewusst. Ja, nein, das ist, sie hat gelernt, damit umzugehen, auf der einen Seite. Ja. Ganz verarbeitet haben oder das ganze Problem wirklich damit umzugehen, das muss man zusammen, Stück für Stück. Das geht nicht von heute auf morgen. Kai, wenn du rauskommst, was sind deine Pläne, deine Wünsche, deine Hoffnungen? Dass ich einen guten Start erwische, dass ich die Vergangenheit ein bisschen vergessen kann, dass man bewusster halt auch mit den Menschen umgeht, also das ganze Leben. Darauf wollte ich ja vorher auch gehabt. Darauf wollte ich jetzt eigentlich noch hinaus, so als Schlussfrage auch an dich. Wenn man so etwas, so eine wahnsinnige Erschütterung hinter sich hat, die du jetzt hinter dir hast, was lernt man daraus? Was hast du daraus jetzt gelernt, aus all dem, was geschehen ist? Das ist nicht schwer. Was lernt man noch aus? Das kann man auch nicht in einem kurzen Satz fassen. Das ist, man lernt bewusster zu leben. Man lernt Dinge anders wie man mit Menschen umgeht. Ich sehe die Probleme bei anderen Leuten und ich packe da gerne mit an. Ich weiß nicht, es ist allgemein. Also, meinst du, dass du jetzt ein besserer Mensch geworden bist durch auch die Jahre? Nein, nicht gerade besser, ich bin reifer geworden. Ich sehe viele Dinge anders und ich versuche vernünftiger zu sorgen. Und ich habe schon gelernt, das ist klar. Allein schon durch die Jahre. Ne? Aber ein besserer Mensch, ich war vorher bei Ole auch kein schlechter Mensch. Und ich bin es jetzt auch nicht. Ne? Die Tat an sich, die macht den Mensch halt ein schlechter von auf. Gut, Kai. Jetzt ist auch diese Leitung, glaube ich, gleich am Ende. Ja. Es knistert und knackt. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Ja, vielen Dank. Dir auch alles Gute. Danke sehr. Schönen Abend. Ja, tschüss. Okay, ciao. Hoffentlich jetzt kein Handy. Kein Funktelefon. Christian, 21. Jawohl, hallo Domian. Guten Morgen. Hält es bei dir auch an? Im Moment bist du mittendrin in der miesen Zeit. Ja, hat eigentlich erst am Dienstag angefangen. Am Dienstag erst? Am Dienstag, weil da meine jetzige Freundin von ihrem Freund mit 30 Messerstichen getötet wurde. Moment, das ist jetzt deine jetzige, Moment, nochmal, welche Freundin? Meine jetzige Freundin wurde von ihrem Ex-Freund mit 30 Messerstichen hingerichtet. War auch groß momentan noch im Fernsehen drin. Letzten Dienstag, diese Woche? Warum? Ja, warum? Wir waren zusammen ungefähr 2 bis 3 Wochen, ist noch nicht die lange Zeit. Sie hatte vor 6 Wochen mit ihm Schluss gemacht. Mhm. Danach fing es an, dass er immer bei denen vorm Haus stand. Telefonterror. Er hat geklingelt, er hat die Nachbarn wach geklingelt. Schon einmal schwere Körperverletzung gegen sie, da wo auch eine Anzeige gegen lief, weil schon beim Anwalt war. Das hat er noch bis dahin noch nicht einmal mitbekommen, dass ich immer bei ihr war, zum Glück. Mhm. Montags wollte sie dann das erste Mal zu mir kommen, weil sie sich nicht einsperren lassen wollte von dem Kerl. Mhm. Ist zu mir gekommen. Abends um 1 Uhr habe ich sie nach Hause gebracht. Er hat uns dabei gesehen. Er hat uns auch dabei gestellt. Er wusste auch dann, wo ich arbeite, weil er mich da schon mal gesehen hatte. Mhm. Und tickte dann tierisch aus. Wurde auch von der Polizei wieder mal nach Hause gebracht. Ja, und dienstags morgens war er erst bei mir. Hatte wohl mehr oder weniger versucht, eventuell mir an den Kragen zu gehen. Ich bin darauf aber nicht eingegangen. Ich habe das auch nicht... Du hast mit ihm geredet. Er stand an der Tür, oder wie? Bei uns im Laden. Wir verkaufen Handys, so habe ich sie auch kennengelernt. Mhm. Achso, er kam in den Laden dann rein. Er stand im Laden, mhm. hat ganz ruhig, auch nicht aggressiv mit mir gesprochen, mhm. worauf ich aber nicht eingegangen bin. Und mittags, nur durch Zufall, weil ich einen Polizisten kenne und überall Hubschrauber rumflogen, hatte ich ihn einfach nur spaßeshalber gefragt, was überhaupt los sei. Und er hat mir nur gesagt, es war eine Messerstecherei im Krankenhaus. Und da wusste ich schon haargenau, dass er das gewesen sein muss. Also da war es schon passiert? Hinterher. Morgens war er noch bei mir gewesen, mhm. und dann mittags gegen 2 Uhr ungefähr hat er auf sie aufgelauert, mhm. und einen dunklen Gang dann richtig mit Messerstichen auf sie eingehauen. Und sie war sofort tot? Ein Stich ins Herz war tödlich. Mhm. Wir wollten zwar erst wohl noch Schwestern helfen, aber er hat in einer Hand das Messer, womit er auf sie eingestochen hat, und in der anderen Hand hatte er eine Waffe, mit der er noch umgefuchtelt hat. Mhm. Ist dann geflüchtet. Ich bin dann so schnell wie möglich hoch ins Krankenhaus, weil ich ja dachte, vielleicht lebt sie ja noch oder nur schwer verletzt. Mhm. Wurde dabei sofort von der Kripo abgefangen. Die haben mir das Ganze dann erzählt. Ich wurde dann mit der Polizei nach Hause gefahren werden, weil ich selber nicht mehr fahren konnte. Mhm. Während der Fahrt nach Hause kam der Einsatz, er wurde in Heinrichsthal gesehen. Ich wurde mitgenommen, wir sind da durch die Gärten gefahren und nur durch Zufall, weil ich der Einzige war, der ihn identifizieren konnte, mhm. habe ich ihn dann in einem Bushäuschen gesehen. In einem Bushäuschen? Er saß ganz ruhig da, er hat nur die Polizei angeguckt und keine Gefühlsregung gezeigt. Er hat sich nicht widersetzt, nichts. Mhm. Als hätte er nie was gemacht, saß er da. Nichts gesagt? Mhm. Der hat sich bis heute auch noch nicht einmal dazu geäußert. Wie alt ist er? 25, glaube ich. Ich bin ganz erschüttert, was du erzählst. Ihr wart nun erst ein paar Wochen zusammen, aber dennoch. Vielleicht kennst du das, wenn du eine triffst und es passt einfach auf beiden Seiten und so ungefähr die richtige, und das war es auf beiden Seiten. Wie geht es dir denn heute? Was geht denn bloß in dir vor? Also bis jetzt warte ich immer noch darauf, dass sie anruft. Dass sie nicht tot ist. Gestern war ich so doof und habe bei einem Freund, weil der Krankenpfleger ist, nachgefragt, wie viele Tabletten man braucht, um einzuschlafen, nicht mehr aufzuwachen. Da habe ich versucht, mich umzuholen. Gestern? Was hast du gemacht? Hast du viele Ich wollte Schlaftabletten nehmen. Ich hatte bis dahin, ich glaube, 4 Stück waren es. Gerade erst genommen. Er wohnt fast direkt nebenan. Er kam sofort rüber und meine Eltern auch aus dem Bett geklingelt. Mhm. Also ich war wirklich so doof, ihn zu fragen. Das bereue ich auch. Und das Einzige ist einfach nur, dass sie mir tierisch fehlt. Mhm. Das heißt, dann bist du auch ins Krankenhaus gestern gekommen? Dann hat er den Magen ausgepumpt oder was? Nee, so schlimm haben wir es nicht gemacht. Ich habe eigentlich nur bis heute Mittag gepennt. Mhm. Wir haben eigentlich mir versucht, alle Tabletten abzunehmen, aber die Hälfte ungefähr habe ich mir beiseite gelegt, haben sie nicht bekommen. Lebst du alleine oder bei deinen Eltern noch? Bei meinen Eltern im Haus. Mhm. Aber die bekommen das nicht mit, wenn ich hier oben was mache. Mhm. Hast du Kontakt auch zu den Eltern deiner Freundin? Ich war gestern sofort da, konnte denen dann halt nur erzählen, dass ich mit dabei war, wo der Kerl gefasst wurde. Mhm. Die Polizei hat mich nur von dem Kerl weggezogen, weil ich versucht habe, auf ihn einzuschlagen und ihn nur angebrüllt habe. Ja. Aber ich denke mal, die müssen das selber erstmal realisieren. Was hast du jetzt heute, so den Tag nur getan? Du hast da vermutlich nicht in eurem Laden gestanden und gearbeitet. Doch, ich bin danach arbeiten gegangen. Bist du? Weil ich dachte, das lenkt mich zumindest ein bisschen ab. Hast du Menschen, einen, vielleicht einen, mit dem du darüber viel reden kannst? Ich habe es mit mehreren versucht. Ein Freund kam dann heute auch nach der Arbeit vorbei, hat mich mitgenommen zum Billardspielen zum Ablenken. Ein anderer hat angerufen, mich nach Stuttgart eingeladen erstmal, damit ich hier rauskomme. Aber irgendwie bringt mir das Ganze nicht viel. Ich vermute mal auch, dass du sicher auch in deiner Stadt, in deinem Ort bleiben möchtest, um auch bei der Beerdigung zu sein. Das ist ja auch ein Abschied nehmen, oder? Ja, da will ich auf alle Fälle hin. Ich will auch noch ein Foto von ihr haben. Ich habe leider kein Foto von ihr. Christian, das ist glaube ich, sehr nachvollziehbar, dass man dann auch so auf so eine Kurzschlussreaktion kommt und dann auch das Leben beenden will. Aber glaubst du, dass das deine Freundin wollen würde? Würde sie das so auch von dir verlangen oder sehen, dass du dich... Ich mache mir die Vorwürfe, dass wenn sie am Montag nicht zu mir gekommen ist, wo sie darauf bestanden ist und ich es eigentlich nicht wollte. Weil er mich dadurch erst Montagabend gesehen hat und dadurch jetzt die ganze Sache so eskaliert ist, mache ich mir Vorwürfe, dass er wegen mir auf sie eingestochen hat, weil er dann richtig eifersüchtig wurde. Und das kann ich mir nicht verzeihen. Ich muss dich jetzt nochmal fragen, das war am Anfang für mich nicht ganz klar. Hatten die denn schon Schluss gemacht? Oder waren vor 6 Wochen. Das war ganz Schluss? Oder? War ganz Schluss. Ich hatte so verstanden, dass das nochmal ein bisschen angefangen hatte. Und nein, da war ganz Schluss. Christian, ich glaube, bei solchen Gewaltverbrechen, dass der Täter, der das jetzt getan hat, es ohnehin getan hätte. Vielleicht nicht an diesem Dienstag, vielleicht einen Dienstag drauf. Und dass den Zusammenhang, den du da jetzt konstruierst, dass der ganz oberflächlich nur zu sehen ist. Ja, oder? Er hätte es bestimmt auch getan. Du, das ist das Grauenhafte in der Situation, du hättest es nicht verhindern können. Ja, oder wär ich doch nur am Dienstag mit ihm rausgegangen. Ich hätte mich doch zumindest wehren können. Meine Freundin hatte doch überhaupt keine Chance. Aber auch das ist keine Sicherheit, dass er es dann dennoch mit deiner Freundin so getan hätte, wie er es nun getan hat. Die Vorwürfe sind nachvollziehbar, würde ich wahrscheinlich auch machen, dass ich mir 1000 Vorwürfe machen würde. Aber glaub mir, ich sage das jetzt nicht, um dich billig zu trösten. Ich sage es aus der Distanz des Fremden heraus. Ich bin ein fremder Mensch für dich und ich kenne den Fall jetzt nur vom Erzählen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass du es hättest verhindern können. Und ich bin auch das sage ich dir, als Mensch, der weit weg ist von dir, das ist nicht die richtige Art, damit umzugehen, dass du dein Leben jetzt auch noch wegschmeißt. Ein Leben ist jetzt zerstört. Und deine Freundin will nicht, dass du stirbst. Sie will es nicht. Da könnte ich meine Seele für verwetten, Christian. Trotzdem fehlt sie mir. Ja, natürlich fehlt sie dir. Und sie wird sie auch sehr lange fehlen. Das ist auch ganz normal. Aber du darfst dein Leben nicht kaputt machen. Deins nicht auch noch jetzt. Hier, wo sehe ich aber momentan keinen Sinn. Auch das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass man erstmal von Sinnlosigkeit überschüttet ist und meint, darin zu ertrinken. Christian, diese Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Ich möchte aber dir gerne anbieten, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, noch eine ganze Weile redest jetzt gleich. Ist das okay? Möchtest du das auch? Kann ich machen. Dann leg mal auf und der Peter ruft dich sofort wieder an. Alles klar. Schönen Abend auch. Ja, tschüss, Christian. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche eine gute Nacht.